Um auf Ihre anfängliche Frage zurückzukommen. Babys sind zwar in der Analyse des Sprachflusses ihrer Eltern sehr geschickt, aber es braucht einfach Zeit, bis sie eine ausreichende Masse an Erfahrung gewonnen haben und nicht nur Laute, sondern bedeutungsvolle Worte verstehen und produzieren.